Weißt du noch, damals, am Biberdamm, wo wir unter der grünen Laube lagen und der junge Uhu sein frohlockendes Lied jubilierte. Laube lagen und der junge Uhu sein frohlockendes Lied jubilierte. Lied jubilierte. Thank you.